Das waren Louise Rhodes mit Tremble aus ihrem Soloalbum Beloved One. Ihr Werdegang ist recht interessant. Rhodes war die Stimme des Duos Lamb, die elektronischen Freistil per excellence gespielt haben. Ihr Solowerk ist Folkmusik pur. Vielleicht der Hinweis auf einen Trend, dass viele Musiker, die mit Computern gearbeitet haben, wieder zurückgehen zur akustischen Musik. Wäre nicht das erste Mal. Ein Trendsetter, was den neuen Folk angeht, ist Devendra Banhart aus San Francisco, ein Eigenbrötler, der seine kauzigen Folksongs anfangs im Alleingang aufnahm und die Authentizität eines Mark Bolan oder Nick Drake wirklich erreichen kann. Seltsam, schräg, schön und mit wirklich großem Potenzial. Hören wir Devendra Banhart mit It's a Sight to Behold.